Andere Theoretiker propagierten die pessimistische Weltsicht. Mit Thomas Hobbes, 1588 bis 1679, nahmen sie an, dass erst der Staat mit seinen Gesetzen und Machtinstrumenten den Menschen eine annehmbare Existenz garantiere. Das Leben sei ursprünglich einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und kurz gewesen, so das berühmt-berüchtigte Hobbes-Zitat. Zudem gelte Homo homini lupus, der Mensch sei des Menschen Wolf. Deshalb herrsche ohne staatliche Autorität ein Krieg aller gegen alle, wie er den Naturzustand ausgezeichnet habe, behaupteten Hobbes und die späteren Theoretiker in Diensten der Macht. Ob Optimisten oder Pessimisten, sie hatten keine Ahnung, wie es einst gewesen war. Sie alle fabulierten sich jene menschlichen Anfänge zusammen, die sie brauchten, um ihre politischen Interessen im Hier und Jetzt zu legitimieren. Nun müssten wir uns im Kontext unserer vermeintlichen Schamanin mit solchen Positionen nicht auseinandersetzen, wenn sie nicht zwei Denkfehler in die Welt gesetzt hätten, die bis heute nachwirken. Mit beiden werden wir uns im Verlauf unseres Hörbuchs wiederholt herumplagen. Es handelt sich um Ballast, den wir loswerden müssen, um die Reise zu unseren Anfängen unbeschwert anzutreten. Der erste Fehler. Diese Denker schufen die Grundlage für den naturalistischen Fehlschluss. Das ist die Annahme, dem angeblich Natürlichen wohne die Qualität eines moralisch Guten inne. Hier wirkt die jüdisch-christliche Weltsicht fort, dass ein Gott die Welt erschaffen habe und alles in ihr mit Sinn und Zweck ausgestattet habe. Mochten sich auch die Philosophen vom konkreten Gott der Bibel emanzipiert haben, suchten sie doch immer noch eine wie auch immer geartete Ordnung in der Natur. Umso mehr Naturgesetze sie entdeckten, umso überzeugter waren sie, dass alles in der Natur vernünftig eingerichtet sei und höhere Zwecke verfolge. Natürlich, ursprünglich, wurden zu normativen Kategorien, die nicht zuletzt dazu dienten, die neuen Ordnungen der bürgerlichen Welt zu stützen. Diese Ideen retteten sich in unsere säkularen Zeiten hinüber. Noch heute gelten natürlich und ursprünglich als erstrebenswert. Dabei gehört es zum Beispiel auch zum natürlichen Verhaltensspektrum unserer Vorfahren, andere, die nicht zur eigenen Gruppe gehörten, vorschnell zu verteufeln oder in der Not die eigenen Kinder oder Alten aufzugeben. Natürliches menschliches Verhalten ist längst nicht immer erstrebenswert.